Die jugendliche Verliebtheit eines 19-Jährigen hatte ihn natürlich für alles außer ihrer Schönheit und ihrer Umgänglichkeit blind gemacht. Aber die folgenden 4 Jahre, Jahre, die sinnvoll verbracht, so entscheidend für die Entwicklung einer Persönlichkeit sind, mussten ihm die Augen über die Mängel ihrer Erziehung geöffnet haben, während sie unterdessen ihre Zeit in anspruchsloser Gesellschaft und mit belanglosen Beschäftigungen verbracht und sich dabei vielleicht noch um den naiven Charme gebracht hatte, der ihrer Schönheit einmal eine interessante Note gegeben haben mochte. Wenn die bloße Vermutung, dass er sich um sie bewarb, bei seiner Mutter schon auf solchen Widerstand gestoßen war, wie viel größer musste dieser dann sein, wenn seine Verlobte zweifellos geringeres gesellschaftliches Ansehen und vermutlich auch ein geringeres Vermögen hatte als sie selbst? Angesichts seiner Entfremdung von Lucy freilich war dieser Widerstand kaum dazu angetan, seine Geduld auf die Probe zu stellen. Aber wie trostlos war die Lage eines Menschen, der die Aussicht auf familiären Einspruch und Unverstand als Erleichterung empfinden musste. Während ihr diese schmerzlichen Überzeugungen nacheinander durch den Kopf gingen, weinte sie um seinetwillen mehr als um ihretwillen. Beruhigt durch die Gewissheit, dass sie nichts getan hatte, um ihr gegenwärtiges Unglück zu verdienen, und getröstet durch die Überzeugung, dass Edward nichts getan hatte, um ihre Achtung zu verscherzen, glaubte sie selbst jetzt, unter dem unmittelbaren Einfluss des schweren Schlages, sich so weit beherrschen zu können, dass ihre Mutter und ihre Schwestern keinerlei Verdacht bezüglich der Wahrheit schöpfen würden. Und tatsächlich wurde sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht, als sie sich nur 2 Stunden, nachdem sie die Zerstörung ihrer schönsten Hoffnungen erlitten hatte, mit den anderen an den Tisch setzte, so dass niemand beim Anblick der Schwestern auf den Gedanken gekommen wäre, Elinor gräme sich heimlich über Hindernisse, die sie vom Gegenstand ihrer Liebe für immer trennten, und Marian sei in Gedanken bei den Vorzügen eines Mannes, dessen Herz sie zu besitzen glaubte und den sie in jeder Kutsche erwartete, die an ihrem Haus vorbeifuhr. Die Notwendigkeit, ihrer Mutter und Marian vorzuenthalten, was ihr selbst in aller Verschwiegenheit anvertraut worden war, zwang sie zu unablässiger Vorsicht, trug aber nicht zur Verschlimmerung ihres Leidens bei. Sie empfand es im Gegenteil als Erleichterung, dass es ihr erspart blieb, ihnen etwas erzählen zu müssen, was ihnen so viel Kummer machen würde, und sich obendrein Vorwürfe über Edward anhören zu müssen, die aus blinder Liebe ihrer Familie zu ihr herrühren würden und denen zuzustimmen über ihre Kräfte gegangen wäre. Sie wusste, dass sie von ihren Ratschlägen und der Unterhaltung mit ihnen keinen Beistand zu erwarten hatte, dass ihre Anteilnahme und Besorgnis ihren Kummer nur vergrößern würde und weder ihr Beispiel noch ihr Lob sie in ihrer Selbstbeherrschung bestärken würden. Sie hatte allein mehr Kraft, und ihr gesunder Menschenverstand erwies sich als so stark, ihre Entschlossenheit so unerschütterlich, ihre scheinbare Heiterkeit so unverändert, wie ein so heftiger und frischer Schmerz es zuließ. Obwohl ihr die erste Unterhaltung mit Lucy über das Thema wehgetan hatte, hatte sie doch bald den ernsthaften Wunsch, es wieder aufzunehmen, und das aus mehr als einem Grund. Sie wollte sich viele Einzelheiten ihrer Verlobung noch einmal anhören. Sie wollte eine bessere Vorstellung davon bekommen, was Lucy wirklich für Edward empfand, ob sie es ernst meinte mit ihrer Behauptung, ihn zärtlich zu lieben. Und sie wollte Lucy vor allem durch die Bereitwilligkeit, mit der sie auf das Thema wieder zurückkam, und die Gelassenheit, mit der sie darüber redete, davon überzeugen, dass sie daran lediglich das Interesse einer Freundin hatte, woran Lucy, wie sie aufgrund ihrer unfreiwilligen Erregung im Laufe ihrer vormittäglichen Unterhaltung fürchtete, zumindest zweifeln musste. Dass Lucy vermutlich auf sie eifersüchtig war, lag sehr nahe. Dass Edward immer sehr lobend von ihr gesprochen hatte, ging nicht nur aus Lucys Versicherung, sondern auch aus der Kühnheit hervor, mit der sie ihr nach so kurzer persönlicher Bekanntschaft ein Geheimnis von so eingestandener und offensichtlicher Wichtigkeit anvertraute. Und selbst Sir Johns schmerzliche Anspielungen mussten ins Gewicht gefallen sein. Und doch, solange Elinor innerlich fest davon überzeugt blieb, dass Edward nur sie liebte, brauchte sie andere Möglichkeiten nicht in Betracht zu ziehen, um es natürlich zu finden, dass Lucy eifersüchtig war. Dafür genügte schon ihr eigenes Selbstvertrauen als Beweis. Aus welchem anderen Grund, als um Elinor über ihre eigenen vorrangigen Ansprüche auf Edward zu informieren und ihr zu raten, ihn in Zukunft zu meiden, hätte sie die ganze Affäre enthüllen sollen? Es fiel ihr nicht schwer, die Absichten ihrer Rivalin so weit zu durchschauen. Und während sie fest entschlossen war, sich ihr gegenüber so zu verhalten, wie die Grundsätze von Ehre und Ehrlichkeit es geboten, ihre eigene Liebe zu Edward zu unterdrücken und ihn so selten wie möglich zu sehen, konnte sie sich doch die Genugtuung nicht versagen, Lucy, wenn möglich, davon zu überzeugen, dass ihr Herz unversehrt war. Und da die ihr nun bevorstehenden Enthüllungen nicht schmerzlicher sein konnten als das, was sie über das Thema bereits erfahren hatte, zweifelte sie nicht an ihrer Kraft, eine Wiederholung der Einzelheiten mit Fassung zu überstehen. Aber eine Gelegenheit bot sich nicht unmittelbar, obwohl auch Lucy nicht wenig geneigt war, davon unverzüglich Gebrauch zu machen. Denn das Wetter war häufig nicht gut genug, um gemeinsame Spaziergänge zu unternehmen, wo sie sich leichter von den anderen hätten absondern können. Und obwohl sie sich mindestens jeden zweiten Abend entweder dort im Herrenhaus oder hier im Cottage, meist aber dort, trafen, war ein Zusammenkommen nur um der Unterhaltung willen ausgeschlossen. Dieser Gedanke wäre weder Sir John noch Lady Middleton je gekommen, und deshalb blieb immer nur sehr wenig Zeit für allgemeines Geplauder und gar keine für ein eingehendes Gespräch. Man traf sich zum Essen, zum Trinken und zum gemeinsamen Lachen, zum Karten- oder Würfelspielen oder zu irgendeinem anderen Spiel, bei dem es einigermaßen laut zuging. Ein oder zwei solcher Abende hatten stattgefunden, ohne dass Elinor Lucy unter vier Augen sprechen konnte, als Sir John eines Vormittags im Cottage vorsprach, um sie im Namen der Barmherzigkeit zu bitten, am selben Abend bei Lady Middleton zu speisen, da er gezwungen sei, an dem Clubabend in Exeter teilzunehmen und sie sonst, abgesehen von ihrer Mutter und den beiden Miss Steele, ganz allein sein würde. Elinor, die sich von dem voraussichtlichen Verlauf dieses Abends, wo man unter der ruhigen und kultivierten Leitung von Lady Middleton mehr sich selbst überlassen war, eine bessere Gelegenheit im Hinblick auf ihre Absichten versprach, nahm die Einladung auf der Stelle an. Margaret stimmte mit Erlaubnis ihrer Mutter ebenfalls zu, und Marian, die immer versuchte, sich diesen Gesellschaften zu entziehen, wurde von ihrer Mutter, der es leid tat, wenn sie sich von jeder Gelegenheit zur Unterhaltung ausschloss, ebenfalls überredet mitzugehen. Die jungen Damen gingen also hin, und Lady Middleton wurde zu ihrem Glück vor der entsetzlichen Einsamkeit bewahrt, die sie bedroht hatte. Die Belanglosigkeit der Gesellschaft entsprach genau Elinors Erwartungen. Nicht ein einziger origineller Gedanke oder Ausdruck wurde geäußert, und nichts konnte uninteressanter sein als das allgemeine Gespräch im Esszimmer und dann im Salon. Dorthin folgten ihnen die Kinder, und solange diese dablieben, war Elinor zu sehr von der Aussichtslosigkeit überzeugt, Lucy in ein Gespräch zu verwickeln, um es zu versuchen. Die Kinder verließen sie erst, als das Teegeschirr abgeräumt wurde. Daraufhin wurde der Kartentisch aufgestellt, und Elinor begann sich zu fragen, wie sie je die Hoffnung gehegt haben konnte, im Herrenhaus Zeit für ein Gespräch zu finden. Sie standen alle auf, um am Kartentisch Platz zu nehmen. »Ich bin froh«, sagte Lady Middleton zu Lucy, »dass Sie das Körbchen für die arme kleine Anna Maria heute Abend nicht fertig machen wollen. Die Klebearbeit bei Kerzenlicht schadet doch bestimmt Ihren Augen. Wir geben unserem kleinen Liebling morgen früh für die Enttäuschung eine Belohnung, und dann macht es ihr hoffentlich nicht so viel aus.« Diese Anspielung genügte. Lucy besann sich auf der Stelle und erwiderte, »Aber Sie irren sich, Lady Middleton. Ich warte nur ab, ob Sie mich am Kartentisch entbehren können, sonst säße ich schon an dem Körbchen. Ich möchte den kleinen Engel um nichts in der Welt enttäuschen, und wenn Sie mich jetzt am Kartentisch brauchen, dann mache ich das Körbchen bestimmt nach dem späten Imbiss fertig.« »Das ist aber nett von Ihnen. Ich hoffe, es schadet Ihren Augen nicht. Ob Sie klingeln und um ein paar zusätzliche Kerzen bitten? Mein armer kleiner Liebling wäre doch bitter enttäuscht, wenn das Körbchen morgen nicht fertig wäre. Denn obwohl ich ihr gesagt habe, dass bestimmt nichts daraus wird, glaube ich doch, dass sie ganz fest damit rechnet.« Lucy zog auf der Stelle ihr Arbeitstischchen zu sich heran und setzte sich mit einer Bereitwilligkeit und Munterkeit zurecht, dass man glauben konnte, es gäbe kein größeres Vergnügen für sie, als ein Holzkörbchen für ein verwöhntes Kind mit Papiermustern zu bekleben. Lady Middleton schlug den anderen ein Spiel Casino vor. Niemand machte Einwände außer Marion, die mit der üblichen Verachtung für die Formen allgemeiner Höflichkeit ausrief: »Gnädige Frau, haben Sie die Güte, mich zu entschuldigen. Sie wissen, ich hasse Karten. Ich setze mich ans Klavier. Ich habe es nicht angerührt, seit es gestimmt worden ist.« Und ohne weitere Umstände wandte sie sich ab und ging ans Instrument. Lady Middleton machte ein Gesicht, als wolle sie dem Himmel danken, dass sie selbst nie so etwas Ungezogenes geäußert hatte. »Marion kann dem Instrument einfach nicht widerstehen, Madam«, sagte Elinor und versuchte, die Beleidigung zu mildern. »Und es wundert mich gar nicht, denn es ist das Klavier mit dem schönsten Klang weit und breit.« Die übrigen fünf mussten nun ihre Karten ziehen. »Vielleicht«, fuhr Elinor fort, »könnte ich Miss Lucys Stil behilflich sein, wenn ich auch aussetzte und die Papierrollen für sie drehte. Denn es gibt an dem Körbchen noch so viel zu tun, dass sie allein heute Abend unmöglich damit fertig werden kann. Ich würde ihr liebend gerne helfen, wenn sie mir gestattet, daran mitzuarbeiten.« »Ich wäre Ihnen für Ihre Hilfe sogar sehr dankbar«, rief Lucy, »denn ich habe schon festgestellt, dass es daran noch mehr zu tun gibt, als ich gedacht hatte, und es wäre ganz unverzeihlich, wenn wir die liebe Anna Maria schließlich doch enttäuschten.« »Ach, das wäre ganz schrecklich«, sagte Miss Steele. »Die liebe kleine Seele, ich bin ganz vernarrt in Sie.« »Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen«, sagte Lady Middleton zu Elinor. »Und da Ihnen die Arbeit so viel Freude bereitet, macht es Ihnen vielleicht auch nichts aus, bis zum nächsten Spiel auszusetzen. Oder wollen Sie Ihr Glück erst versuchen?« Elinor akzeptierte mit Freuden den ersten Vorschlag, und so gelang es ihr mit ein bisschen Geschicklichkeit, zu der Marion sich nie herablassen konnte, ihr Ziel zu erreichen und gleichzeitig Lady Middleton einen Gefallen zu tun. Lucy machte ihr bereitwillig Platz, und so saßen die beiden hübschen Rivalinnen nebeneinander am selben Tisch und waren in schönster Harmonie damit beschäftigt, die Arbeit gemeinsam zu beenden. Das Klavier, an dem Marion in ihre eigene Musik und ihre eigenen Gedanken versunken saß, so dass sie ganz vergessen hatte, dass es außer ihr noch andere im Zimmer gab, stand zum Glück so nah bei ihnen, dass Miss Dashwood es im Schutz dieser Geräuschkulisse für ungefährlich hielt, das interessante Thema anzuschneiden. Mit fester, wenn auch gedämpfter Stimme eröffnete Elinor das Gespräch. »Ich hätte das Vertrauen, das Sie mir erwiesen haben, nicht verdient, wenn mir an weiteren Beweisen oder an einer Fortsetzung des Themas nicht gelegen wäre. Es bedarf deshalb keiner Entschuldigung, wenn ich darauf zurückkomme.« »Vielen Dank«, sagte Lucy mit Nachdruck, »dass Sie das Eis gebrochen haben. Sie nehmen mir damit eine Last vom Herzen, denn ich hatte irgendwie Angst, ich hätte Sie durch das, was ich Ihnen am Montag erzählt habe, beleidigt.« »Mich beleidigt? Wie kommen Sie darauf? Glauben Sie mir«, und Elinor sagte das in aller Aufrichtigkeit, »nichts lag mir ferner, als Ihnen einen solchen Eindruck zu geben. Wie hätte ich Ihr Vertrauen denn anders als ehrenvoll und schmeichelhaft auffassen sollen?« »Und dabei muss ich Ihnen gestehen«, erwiderte Lucy, und ihre kleinen, durchdringenden Augen sahen Elinor vielsagend an, »dass mir ihr Benehmen so kalt und ablehnend vorkam, dass ich ganz unsicher wurde. Ich war überzeugt, sie waren mir böse, und habe mir seitdem dauernd Vorwürfe gemacht, dass ich es mir herausgenommen habe, sie mit meinen Angelegenheiten zu belästigen. Aber ich bin so froh, dass das alles nur Einbildung war und sie mir keine Vorwürfe machen. Wenn Sie wüssten, wie erleichtert ich war, mich einmal über das aussprechen zu können, was mir in jeder Minute meines Lebens auf dem Herzen liegt, dann würde Ihr Mitleid Sie, weiß Gott, über alles andere hinwegsehen lassen.« »Ich verstehe nur zu gut, was für eine Erleichterung es für Sie gewesen sein muss, mich in Ihre Lage einzuweihen, und Sie können mir glauben, dass Sie Ihre Offenheit nie zu bereuen brauchen. Sie sind in einer sehr unglücklichen Situation. Sie stecken anscheinend tief in Schwierigkeiten, und es wird all ihrer Zuneigung zueinander bedürfen, um sie zu überwinden. Mr. Ferris ist, soweit ich weiß, völlig von seiner Mutter abhängig. Er selbst besitzt nur 2000 Pfund. Es wäre Wahnsinn, damit zu heiraten, trotzdem ich persönlich, ohne mit der Wimper zu zucken, jede Aussicht auf mehr aufgeben könnte. Ich habe nie viel Geld zur Verfügung gehabt und könnte für ihn auch mit großer Armut fertig werden. Aber ich liebe ihn zu sehr, um ihn aus eigennützigen Motiven um das zu bringen, was seine Mutter ihm ja vielleicht gibt, wenn er ihr zu Gefallen heiratet. Wir müssen warten. Vielleicht noch viele Jahre. Mit fast jedem anderen Mann wäre das eine beunruhigende Aussicht. Aber ich weiß, nichts kann mir Edwards Liebe und Ausdauer rauben. Diese Gewissheit muss ihnen alles bedeuten. Und er kann zweifellos das gleiche Vertrauen in sie setzen. Wenn die Beständigkeit ihrer gegenseitigen Zuneigung nachgelassen hätte, wie es bei vielen Leuten und unter verschiedenen Umständen bei einer vierjährigen Verlobungszeit nur natürlich wäre, dann wäre ihre Lage wirklich trostlos gewesen. Hier sah Lucy auf, aber Elinor hütete sich vor jedem Gesichtsausdruck, der ihren Worten eine verdächtige Absicht unterlegen konnte. »Edwards Liebe zu mir«, sagte Lucy, »ist durch unsere lange, sehr lange Trennung seit unserer Verlobung auf eine harte Probe gestellt worden, und sie hat diese Prüfung so gut bestanden, dass es unverzeihlich von mir wäre, daran zu zweifeln. Ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass er mir von Anfang an deswegen überhaupt keinen Anlass zu Besorgnis gegeben hat.« Elinor wusste nicht, ob sie bei dieser Behauptung lächeln oder seufzen sollte. Lucy fuhr fort. »Außerdem bin ich von Natur auch noch ziemlich eifersüchtig, und die Tatsache, dass wir in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen verkehrten, dass er viel mehr in der großen Welt herumkam wie ich, und wir dauernd getrennt lebten, erregte schon so viel Misstrauen in mir, dass ich die Wahrheit sofort rausgekriegt hätte, wenn ich bei unseren Begegnungen die geringste Veränderung oder Niedergeschlagenheit in seinem Benehmen zu mir entdeckt hätte, die ich nicht erklären konnte, oder wenn er von einer Dame mehr gesprochen hätte wie von einer anderen, oder sich in Longstaple irgendwie weniger wohlgefühlt hätte wie sonst. Ich will nicht behaupten, dass ich im Allgemeinen besonders aufmerksam oder scharfblickend bin, aber in dem Fall hätte ich mich, weiß Gott, nicht täuschen lassen.« »Das ist ja alles gut und schön«, dachte Elinor, »aber was hat das mit mir zu tun?« »Aber was«, sagte sie nach kurzem Schweigen, »haben Sie nun vor? Oder wollen Sie lediglich warten, bis Mrs. Ferris stirbt? Eine äußerst traurige und schreckliche Lösung. Ist Ihr Sohn entschlossen, sich damit abzufinden und lieber das Einerlei vieler ungewisser Jahre, das Ihnen vielleicht bevorsteht, in Kauf zu nehmen, als vorübergehend das Risiko ihrer Ungnade einzugehen und die Wahrheit zu gestehen? Wenn wir bloß wüssten, dass es bloß vorübergehend wäre. Aber Mrs. Ferris ist eine sehr unnachgiebige, stolze Frau und würde in ihrer ersten Empörung bei dieser Nachricht ihren ganzen Besitz vermutlich Robert vermachen. Und der Gedanke raubt mir wegen Edward allen Mut zu überstürzten Maßnahmen.« »Und um ihretwillen doch wohl auch, sonst treiben sie ihre Selbstlosigkeit zu weit.« Wieder sah Lucy Elinor an und schwieg. »Kennen Sie Mr. Robert Ferris?« fragte Elinor. »Nein, gar nicht. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich glaube fast, er ist ganz anders als sein Bruder. Albern und ein großer Gag.« »Ein großer Gag«, wiederholte ihre Schwester, die diese Worte während einer plötzlichen Pause in Marians Musik aufgeschnappt hatte. »Ach, die reden doch bestimmt von ihren liebsten Verehrern.« »Nein, Schwester, du irrst dich. Unsere liebsten Verehrer sind keine großen Gecken.« »Ich garantiere dafür, dass Miss Dashwoods keiner ist«, sagte Mrs. Jennings und lachte herzlich, »denn er ist einer der bescheidensten und besterzogenen jungen Männer, die ich kenne. Aber Lucy, die ist so ein schlaues kleines Persönchen, dass man einfach nicht herausbekommt, wen sie gern hat.« »Ach«, rief Miss Steele und blickte vielsagend in die Runde. »Lucys Verehrer ist bestimmt genauso bescheiden und wohlerzogen wie Miss Dashwood ihrer.« Elinor errötete gegen ihren Willen. Lucy biss sich auf die Lippen und warf ihrer Schwester einen wütenden Blick zu. Zwischen beiden herrschte eine Zeit lang Schweigen. Lucy ergriff zuerst das Wort und sagte mit leiserer Stimme, obwohl Marians großartige Darbietung sie gerade mit einem mächtigen Schutzwall umgab, »Ich will Ihnen offen gestehen, was für ein Plan mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist, um die Sache voranzutreiben. Ja, ich bin darauf angewiesen, Sie in das Geheimnis einzuweihen, weil ich mit Ihrer Hilfe rechne. Sie kennen Edward bestimmt gut genug, um zu wissen, dass er die Kirche jedem anderen Beruf vorziehen würde. Mein Plan ist nun, dass er so schnell wie möglich Pastor wird und ihr Bruder sich dann durch ihren Einfluss, den sie aus Freundlichkeit für Edward und, wie ich hoffe, auch aus Sympathie für mich, sicherlich so freundlich werden auszuüben, dazu überreden lässt, ihm die Pfarre in Norland zu geben, die, soweit ich weiß, recht einträglich ist und deren augenblicklicher Inhaber wahrscheinlich nicht mehr lange lebt. Das würde ausreichen, damit wir heiraten könnten. Das Weitere müsste man Zeit und Gelegenheit überlassen.